Die drei schwatten Prinzessinnen. Ostindien was von der Fiend belagert. Hier wurde Stadtnik verloten, hier wohl erstens 600 Daler haben. Da leiten sie dat Utrummen. Wer das schaffen könne, der soll Bürgermeister wären. Da war's der armen Fisker, der Fiske do ob de See mit seinem Sohn. Da kam der Fiend und nahm den Sohn gefangen und gab ihm dafür 600 Dollar. Da ging der Vater hin und gab dat de Herrens in der Stadt und der Fiend trock af um der Fisker wurde Bürgermeister. Da wird ob Tropen, wer nicht Herr Bürgermeister sägte, der soll eine Galge richte wären. Der Sohn, der kam der Fiend wie er ute Hände und kam in einen grauten Wald ob in hohen Berg. Der Berg, der deisig ob, da kam er in ein graut verwünskes Schloss, wohin Stole, Disco und Bänke alles watt behangen wären. Da kamen drei Prinzessinnen, die ganz schwattern trocken waren und der Menen Lügwit in Gesicht hätten. Der sägten to em, ich solle mir nicht bange sein. Sie wollen ihm nix tun, hier könne er erlösen. Das säg hi ja, dat wo hi gern tun, wann hi men wüsste, wo hi dat machen soll. Da säget se, hi soll ein ganz Jahr nick mit ihn küren und soll se auch nick ansein. Wat hi gern heben wohl, dat soll hi men säcken. Wann se Antwort geben dürften, wollen se et tun. As hene tiet lang der West war's, sehde hi wohl er se gern aus den Vater gorn. Das säget se, dat soll hi men tun, düssen Bui mit Geld soll hi mitnehmen. Düssen Klöder soll hier anstrecken und in 8 Tage müsst ihr die Wir sehen. Da werd hier obnommen und es glick in Ostindien. Da kam es den Vater in der Fiskhütte nicht mehr finden und frügte Leute, wo der arme Fisker blieben wäre. Da säget sie, dat müsst ihr nix sägen, dann kam ihr an die Geige. Da kömmt ihr bis den Vater, da sagte Fisker, wo sind ihr gekommen? Da sagte, dat mö je nix sägen, wann dat der Herrens van de Stadt gewahr wäret, kümme je an de Galge. Hi wird oben gar nicht loten, hi wird nur da de Galge bracht. Is sie do is, säg sie, oh, meine Herren, givet mir doch verlöf, dat ich noch der olle Fiskehütte gorn mag. Da tüt hi sie nen ollen Kiel an, da kümmet hi wir nur de Herrens und säg, säg je it nu wohl, sin ich nicht den armen Fisker sinen Sohn? In düt tüg hewe ich mein Vater und Mutter da Braut gewonnen. Da erkennet sie ihn und boten um Vergebens und nehmt ihn mit noch hier sin Hüs, da vertellt ihr alle wüt ihm gorn hef, dat ihr würe in den Wald kommen, ob an den hauen Berg, da hätte sich de Berg obdorn, da wäre hier in den verwünsken Schloss kommen, wo alles schwatt wäst würe und drei Prinzessinnen würen der ankommen. Der wären schwatt wäst, men in Lückwied in Gesicht. Der hätten ihm sehr högt, hier soll nicht bange sehen, hier könne er erlösen. Das sich seine Mutter, dat mög wohl nicht gut sehen. Hier soll ne gewiete Waskäfze mit nehm und drüben, er gleinig was in Gesicht. Hier geht wir hin und er grüllte ihm so, und hier drübte er was in Gesicht, als es es leiben, und sie wären all herfied. Da sprüngen alle die drei Prinzessinnen ob und säcken, der verfluchte Hund, aus der Blut soll über der Rache schreien, nu ist kein Menschke ob der Welt geboren und wert geboren, der us erlösen kann. Wie hebet noch drei Brüders, die sind in 7 Ketten anschlöten, die säudet erreiten. Da giefet ein Gesrieg in ganzes Schloss, und ich sprang noch ut dat Fenster und erbrach dat Bein, und das Schloss sunk wie in die Gründe. Der Berg, was wär to? Und nimmens wüsst, wo it wisst was.